ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Kanzlerkandidat der SPD, Lafontaine, ist heute Abend bei einem Attentat in Köln schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebt der saarländische Ministerpräsident aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das Attentat ereignete sich gegen 21 Uhr auf einer Wahlkampfveranstaltung im Kölner Stadtteil Mülheim. Eine Frau stach Lafontaine ein in einem Blumenstrauß verstecktes Messer in den Hals. 20.45 Uhr war es, als Schreie durch die Stadthalle von Köln-Mülheim gellten. Oskar Lafontaine sinkt in eine Blutlache auf der Bühne zusammen. Eine unbekannte Frau war gerade ruhig auf die Bühne gegangen, wollte vom SPD-Kanzlerkandidaten angeblich ein Autogramm. Aufgehalten wurde sie nicht. Dann hatte sie, so die direkt Umstehenden, aus einem Blumenstrauß ein langes Messer gezückt und Lafontaine in den Hals gestoßen. In der völlig überfüllten Stadthalle waren mehrere tausend begeisterte Zuhörer gewesen. Die Wahlkampfveranstaltung war nicht gestört worden. Die Polizei räumte sofort die Halle und verhängte eine Nachrichtensperre. Fast 10 Minuten hatte es gedauert, bis ein Notarztwagen die Mülheimer Stadthalle erreichte. Ein Rettungshubschrauber konnte den saarländischen Ministerpräsidenten schließlich nach fast einer Dreiviertelstunde bergen. Erste Reaktionen vor einer Viertelstunde eingefangen in der Kölner Universitätsklinik. Sagen Sie das! Sagen Sie Ihren Namen! Sagen Sie Ihren Namen! Sagen Sie Ihren Namen! Sagen Sie Ihren Namen! Außen, können Sie ganz kurz sagen, wie der augenblickliche Stand, Gesundheitszustand von Oskar Lafontaine ist? Die Ärzte sagen uns, dass im Augenblick der Gesundheitszustand halbwegs stabil ist. Das heißt, er ist jetzt außer Lebensgefahr. Kann man was über die Verschwere der Verletzung sagen? Es muss eine sehr schwere Verletzung sein. Er hat sehr viel Blut verloren, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Wie viele Ärzte haben operiert? Das weiß ich nicht. Wer ist bei Ihnen? Im Augenblick sind die Ärzte bei. Ja, nein. Er ist ja Operationssaal. Ja. Meine Damen und Herren, das Ereignis ist Ihnen bekannt, der Anschlag auf Oskar Lafontaine. Johannes Rau hat mich sogleich nach dem Anschlag in meinem Büro aufgesucht. Und zusammen mit Johannes Rau und Hertha Deubler-Millin als den beiden stellvertretenden Vorsitzenden haben wir uns sofort hierher an Ort und Stelle begeben. Wir haben den Verlauf der Operation abgewartet. Herr Professor Pichelmeier, der die Operation geleitet hat, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, über den Zustand von Oskar Lafontaine selbst als behandelnder Arzt eine Auskunft zu geben. Ich würde Herrn Professor Pichelmeier bitten, dass er das jetzt tut. Ja, meine Damen und Herren, der Zustand ist primär lebensbedrohlich. Wir meinen aber nach der Operation, dass die gröbste Gefahr vorüber ist und hoffen, dass keine bleibenden Schäden bestehen bleiben. Man muss jedoch bis morgen auf jeden Fall abwarten, bis man endgültig dies beurteilen kann. Politiker aller Parteien äußerten sich entsetzt über das Attentat auf den SPD-Kanzlerkandidaten. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die Polizei in Köln hat heute früh die Identität der Frau bekannt gegeben, die das Attentat auf den designierten SPD-Kanzlerkandidaten Lafontaine verübte. Es handele sich um die 42-jährige Adelheid Streidel aus Bad Neuenahr, erklärte der Leiter des ersten Kommissariats Fischer auf einer Pressekonferenz. Die Frau sei noch nicht vernommen worden und habe auch noch keine Aussage gemacht, daher könne auch zu dem Motiv noch nichts gesagt werden. Die Polizei legte auch die Tatwaffe, ein Fleischermesser mit einer rund 20 cm langen Klinge, vor. Während einer Wahlveranstaltung in Köln-Mülheim war die Frau mit einem Blumenstrauß auf die Bühne gekommen und hatte Lafontaine mit dem Messer angegriffen. Er erlitt eine tiefe Wunde in der Nähe der Halsschlagader und brach zusammen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte in der Kölner Universitätsklinik war nach einer 2-stündigen Operation aber die größte Gefahr für das Leben des Politikers vorüber. Professor Pichelmeier erklärte gestern am späten Abend, der Zustand Lafontaines sei primär lebensbedrohlich gewesen. Er hoffe aber, dass Lafontaine keine bleibenden Schäden erlitten habe. Allerdings werde man erst im Laufe des heutigen Tages mehr wissen. Die SPD-Bundestagsfraktion kommt heute früh zu einer Sondersitzung zusammen. Auch das saarländische Kabinett will zusammentreten, um über die Lage nach dem Mordanschlag auf Lafontaine zu beraten. In ersten Reaktionen haben Politiker aller Parteien mit Bestürzung und Abscheu auf den Anschlag reagiert. SPD-Chef Vogel erklärte, das Attentat auf Lafontaine erfülle ihn mit Schmerz und Empörung. Einzelheiten und Hintergründe müssten jetzt unverzüglich geklärt werden. Vogel hatte sich mit seinen Stellvertretern Rau und Frau Däubler-Gmelin unmittelbar nach dem Attentat zur Kölner Universitätsklinik begeben, um sich über Lafontaines Zustand zu informieren. Der CDU-Vorsitzende Bundeskanzler Kohl, den die Nachricht in Paris erreichte, zeigte sich tief erschüttert. Ähnlich äußerte sich FDP-Chef Graf Lambsdorff. Nach den Worten von Bundestagspräsidentin Süssmuth muss diese abscheuliche Tat über alle Parteigrenzen hinweg auf das Schärfste verurteilt werden. Der Bundestag in Bonn brach nach Bekanntwerden des Attentats seine Sitzung ab. In der DDR reagierten die SPD und die CDU ebenfalls mit Betroffenheit. Auch die amerikanische Regierung verurteilte den Anschlag. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, man hoffe, dass sich Lafontaine bald wieder erholen werde. Genau, sie hatten offensichtlich die Halsschlagader getroffen. Die Frau hatte man auch in dem Moment geschnappt. Die Bodyguards haben sich auf die Frau geworfen, und so dass sie ja auch nur einmal zustechen konnte. Aber sie war offensichtlich sehr kräftig und das war ein Riesenmesser. Thomas Sprang sprach gestern Abend nach dem Attentat auf Oskar Lafontaine mit der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Anke Brunn, die als Augenzeugin in der Stadthalle in Köln-Mülheim dabei war. Peter-Josef Bock verrät uns nun den neuesten Stand der polizeilichen Ermittlungen und er hat auch zusammengetragen, was sich in Sachen Gesundheitszustand heute Mittag sagen lässt. Die Zufahrt zur Unfallchirurgie der Universitätsklinik Köln war heute Morgen von der Polizei abgeriegelt. Jeder, der in das Klinikgebäude will, wird befragt. Journalisten werden gebeten, vor dem Tor zu warten. Der Massenansturm von Fernsehteams, Fotografen und Neugierigen hat nachgelassen. Dr. Joachim Hoffmann-Göttig von der saarländischen Vertretung in Bonn kam um 9 Uhr vor das Tor. Er erklärte: Ministerpräsident Oskar Lafontaine ist definitiv nun außer Lebensgefahr. Wir rechnen damit, dass er noch in den nächsten Tagen zurück ins Saarland verlegt werden kann. Er hat Besuch empfangen. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Herr Klimt, war bei ihm. Einige Mitarbeiter waren bei ihm. Er konnte schon wieder mit uns sprechen. Die Stimme ist natürlich noch sehr lediert. Die Stimmbänder sind beeinträchtigt. Er hat starke Schwellungen am Hals und am Gesicht. Aber es geht in den Umständen entsprechend sehr gut. Er scherzt schon wieder und wir sind sicher, dass er in den nächsten Tagen wieder guter beieinander sein wird. Diese Zustandsbeschreibung, so versicherte mir Dr. Hoffmann-Göttig von der saarländischen Landesvertretung kurz nach 11 Uhr, gelte noch weiterhin. Neue Bulletins der Kölner Uniklinik über den Zustand des Patienten werden von der saarländischen Landesvertretung veröffentlicht werden. Um 21:15 besuchte der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel Oskar Lafontaine. Vogel sagte anschließend, der Patient sitze auf der Bettkante und reiße schon Witze. Die Täterin hat, wie ich bei Augenzeugen heute Morgen nachgefragt habe, offensichtlich nicht die Hauptschlagader, sondern nur 3 kleinere Adern auf der rechten Halsseite zerschnitten. Die Attentäterin, die 42-jährige Arzthelferin Adelheid Streidel aus Bad Neuenahr, hat die Nacht im Kölner Polizeipräsidium verbracht. Sie hatte sich gestern Abend am Tatort hartnäckig geweigert, irgendwelche Angaben zu machen, weder zur Person noch zu ihren Motiven. Heute Morgen um 9 Uhr begann dann die Vernehmung von Frau Streidel. Die Kölner Kriminalpolizei hat eine besondere Mordkommission gebildet, bei derartigen Vorfällen durchaus üblich. Wie man hörte, wurde die Attentäterin zunächst von einem Beamten im Beisein eines Staatsanwaltes vernommen. Nach deren Eindruck wird dann entschieden, ob ein Psychiater zur Vernehmung hinzugezogen wird. Die Kripo hat angedeutet, dass politische Motive nicht vorlägen, sondern die Täterin geistig verwirrt sein könnte. In einer Kölner Boulevardzeitung war heute Morgen zu lesen, die Täterin sei seit längerer Zeit in psychiatrischer Behandlung. Frau Steidl muss im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Gesetz verlangt dies am Tage nach der Festnahme. Der Haftrichter hat dann zu entscheiden, ob Frau Streidel psychisch krank ist und dementsprechend mit einem Unterbringungsbefehl in eine geschlossene Psychiatrie eingeliefert wird. Ansonsten ergeht Haftbefehl und Frau Streidel würde in Untersuchungshaft genommen. Nähere Einzelheiten über die Ermittlungen wollen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft heute Nachmittag um 16 Uhr bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kölner Polizeipräsidium bekannt geben. Soweit Peter-Josef Bock mit dem neuesten Stand der polizeilichen Ermittlungen. Wer ist Adelheid Streidel? Am Wohnort der Attentäterin in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich Erika Kröll umgetan. Die 42-jährige Attentäterin lebte seit ihrer Scheidung wieder bei ihrem Vater im Bad Neuenahrer Stadtteil Heppingen. Adelheid Streidel leidet offenbar schon seit einigen Jahren unter psychischen Problemen. Dafür spricht ein Selbstmordversuch, eine versuchte schwere Brandstiftung in einer Druckerei, ein Aufenthalt in der Landesnervenklinik. Zurzeit steht Adelheid Streidel unter Pflegschaft. Bei Bekannten und Nachbarn ist die 42-Jährige als merkwürdig bekannt. Sie kleidete sich stets in Weiß und fiel, so ein Nachbar, durch ihren oft starren Blick und die fahle Gesichtsfarbe auf. Wer allerdings heute Morgen in Heppingen weitere Auskünfte erhalten wollte, stieß auf eine Mauer des Schweigens und der Ablehnung. Weder beim Bäcker noch beim Friseur, nicht in der Metzgerei, im Kurzwarengeschäft oder im Restaurant war jemand zu einer Auskunft bereit. Selbst ohne Tonbandgerät wollten Geschäftsleute und Nachbarn nicht darüber sprechen. Auf der Straße drehten sich die Menschen beim Anblick des Tonbandgerätes sogar weg und verschwanden. Schon seit einigen Wochen versuchte die Attentäterin, sich eine Waffe zu besorgen. So sprach sie Bekannte auf der Straße an und bat um eine Waffe, um sich gegen Männer zu verteidigen, die sie angeblich verfolgten. So äußerte sie sich auch gegenüber einer Hotelbesitzerin in Bad Neuenahr, in deren Lokal sie öfter verkehrte. Sie bat die Wirtin, ihr eine Waffe zu besorgen, da sie jetzt Geschäftsfrau sei und sich schützen müsse. Außerdem werde sie von Männern verfolgt. In der vergangenen Nacht durchsuchte die Kripo der Kreisstadt die Wohnung der Attentäterin, um Hinweise auf ein politisches Motiv zu finden. Nach Aussage des leitenden Kommissars Kretz wurde jedoch keinerlei politisches Material oder Hinweise darauf gefunden, dass Adelheid Streidel nicht völlig allein handelte. Im Laufe des heutigen Tages wird die Kripo rund 15 Vernehmungen im Umfeld der Täterin vornehmen. Mittlerweile ist auch bekannt, wie Adelheid Streidel nach Köln gekommen ist. Sie besitzt kein eigenes Auto. Gestern Nachmittag kaufte sie in einem hiesigen Blumengeschäft den Strauß, in dem sie später die Tatwaffe verbarg, und fuhr mit einem Taxi nach Köln. Auf die Frage, ob das Attentat auf den saarländischen Ministerpräsidenten Folgen haben werde für den künftigen Personenschutz bei Wahlveranstaltungen, verneinte die Kripo. Die Politiker, so hieß es, würden auch weiterhin auf ein Bad in der Menge nicht verzichten wollen. Eventuell werde man darauf verzichten, Blumensträuße von erwachsenen Personen direkt überreichen zu lassen. Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen, CSU, heute früh kurz nach 9 Uhr zur Eröffnung der Sitzung. Eine halbe Stunde zuvor war die SPD-Bundestagsfraktion wegen des Anschlags auf Oskar Lafontaine zu einer Sondersitzung in ihrem Fraktionssaal zusammengetreten. SPD-Chef Hans-Jochen Vogel hatte für die beunruhigten Abgeordneten eine beruhigende Nachricht. Bevor wir einen kleinen Bericht hören von Hans-Jürgen Wischnewski, der ja Augenzeuge des Ereignisses war, möchte ich der Fraktion einfach mitteilen, dass Oskar über den Berg ist. Leitenden Arzt telefoniert und er hat mir sagen können, dass er wieder bei Bewusstsein ist, dass er zwar starke Schmerzen verständlicherweise hat, aber er ist sogar kurz aufgestanden und er lässt auch die herzlichsten Grüße übermitteln. Und damit möchte ich gleich eigentlich am Anfang beginnen mit dieser Mitteilung. Es ist wohltuend zu hören, welche Welle der Sympathie Oskar Lafontaine in dieser Nacht und in diesen Stunden erreicht hat. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für die DDR, das gilt aber auch für all unsere europäischen Freunde. Ingvar Carlsson und viele andere haben sich in der Nacht gemeldet, wollten sogar kommen. Ich glaube, so tragisch und so furchtbar dieses Ereignis war, es hat auch deutlich gemacht, welche Sympathie und welche Zuneigung unser Oskar Lafontaine genießt. Und das ist in einer solchen Nacht und das ist in solchen Stunden auch ein Trost und eine Stärke. Draußen im Foyer des Bundestages wurde der Fraktionssprecher der SPD, Sepp Binder, mit Fragen eingedeckt. Wie ist der Zustand Lafontaines? Wie geht es jetzt weiter in der SPD? Ich kann dem ärztlichen Bulletin natürlich nicht vorgreifen, aber es ist ganz sicher, dass Lafontaine über eine lange Wegstrecke, selbst wenn er stabilisiert, sein Gesundheitszustand sich tatsächlich stabilisieren sollte, über eine sehr lange Wegstrecke wohl ausfallen dürfte. Was bedeutet das für die Partei? Das bedeutet, dass man neue Überlegungen anstellen muss. Nicht was die Kanzlerschaft, die Kandidatur angeht, aber alle Einsätze, alle Wahlkampfeinsätze sowieso. Alle Überlegungen, wie im politischen Leben weiter verfahren wird jetzt. Das ist alles zugeschnitten auf Herrn Lafontaine, das nächste Dreivierteljahr. Dies bedarf einer sorgfältigen Überlegung, auch schon heute, nach dem unmittelbaren, nach dieser Nacht. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, zunächst mal diese Lücken zu füllen, die jetzt entstanden sind durch den Ausfall. Frage auch an die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Hertha Däubler-Gmelin. Das ist halt eine sehr, sehr schwere Verletzung. Aber im Augenblick ist es wohl so, dass Sie es unter Kontrolle haben. Es hieß ja, mögliche bleibende Schäden seien noch nicht ausgeschlossen. Nein, das können Sie ja nicht ausschließen bei so einer schweren Wunde. Das ist ja das Schlimme. Und bei Kopfverletzungen sowieso nicht. Und bei diesem irrsinnig schweren Blutverlust. Wie geht's denn jetzt für die Partei weiter? Ja, wissen Sie? Unangenehme Frage. Ja, ich... Sie ersetzen ihn gemeinsam, oder? Wird sich zeigen. Frau Däubler-Gmelin wird schon morgen für Oskar Lafontaine einspringen, der ursprünglich von der Bundesratsbank aus als Ministerpräsident des Saarlandes und SPD-Kanzlerkandidat für die SPD auf die Regierungserklärung zur Deutschlandpolitik antworten sollte. Vor genau 4 Jahren ereignete sich in Tschernobyl das bisher größte Atomunglück der Geschichte. Der größte anzunehmende Unfall, kurz GAU genannt, durfte nach Ansicht der Experten nie passieren. Und doch explodierte vor 4 Jahren der Block 4 des Kernkraftwerkes in Tschernobyl. Das Ausmaß des Unglücks wurde nicht nur damals von den sowjetischen Behörden verschwiegen, sondern auch heute noch wiegeln sie ab, obwohl weite Gebiete der Sowjetunion und nicht nur dort radioaktiv verseucht und Hunderttausende von Menschen verstrahlt sind. So überlegt heute der oberste Sowjet, ob nicht weitere 200.000 Menschen aus den verstrahlten Gegenden Weißrusslands, der Ukraine und der Russischen Föderation umgesiedelt werden müssen. Aus Moskau ein Bericht von Eduard Neumeier. Noch an keinem Jahrestag bisher wurde die Debatte über den Super-GAU, der auf Russisch immer noch nur Avaria genannt wird, so breit und auch hitzig geführt wie jetzt. In Gomel und in anderen Städten der verstrahlten Region streiken heute viele tausend Menschen. Sie wollen die Schließung des Kernkraftwerks erzwingen, in dem immer noch 3 Blöcke arbeiten und in dem täglich tausende Mitarbeiter den Strahlen des Sarkophags ausgesetzt sind, in dem der außer Kontrolle geratene, explodierte 4. Block eingedämmt ist. Seit gestern berät auch der oberste Sowjet in Moskau über die Folgen der Katastrophe. Ihm liegt zur Annahme heute ein Entwurf vor, der die Evakuierung von rund 200.000 Menschen vorsieht. Nach der Katastrophe wurden mit teilweise unverantwortlicher Zeitverzögerung bereits etwa 90.000 Menschen umgesiedelt. Auch in der gestrigen Debatte wurde von Deputierten die Abschaltung des Kernkraftwerkes verlangt, dessen Bau aus 2 Gründen beschlossen und beschleunigt worden war. Erstens, um die westlichen Gebiete mit Strom zu versorgen, da dort die Kohle zur Stromgewinnung praktisch ausgefallen ist. Der 2. Grund war die Produktion von Plutonium für Kernwaffen. Wenigstens dieser 2. Grund hat an Bedeutung verloren, seit die Sowjetunion in ein entspanntes Verhältnis zum Westen eingetreten ist. Verlangt wurde gestern im obersten Sowjet auch eine Volksabstimmung über die Nutzung der Kernenergie. Und es kann kein Zweifel daran sein, dass eine solche Abstimmung, käme sie denn, das Aus für diese Energieart wäre. Das Aussiedlungsprogramm für rund 50 Milliarden Mark löst freilich kaum eines der Probleme. Die betroffenen Menschen tragen zum größten Teil schon die Strahlenkrankheit in sich. Weitere mindestens 800.000 bis 3 Millionen Menschen leben in dem etwa 25.000 Quadratkilometer großen Strahlengebiet, in dem die Verschmutzung bei 5 bis über 40 Curie pro Quadratkilometer beträgt. Ein Curie entspricht 37 Milliarden Becquerel. Beschließen will der oberste Sowjet auch eine Verbesserung der medizinischen Versorgung und eine soziale Klassifizierung der an Strahlen erkrankten Menschen. Unzählige Bekundungen von Opfern der Katastrophe bezeugen nicht nur, wie unzulänglich die medizinische Betreuung ist. Bereits 3 Hungerstreiks in verschiedenen Krankenhäusern sind Ausdruck des Zornes. Sie beweisen auch die Verantwortungslosigkeit staatlicher Behörden. So wurden Hunderttausende zu Hilfsarbeiten in den Katastrophengebieten gezwungen, regelrecht abkommandiert. Das geschah in aller Regel ohne Strahlenschutz und ohne Aufklärung über die Folgen. Und was an Folgen bis hin zu Lähmungen oder unvermitteltem Tod führte, wurde nicht selten als Folge eines unsoliden Lebenswandels abgetan. An solchen Unzulänglichkeiten hat sich in den 4 Jahren nichts geändert. Geändert hat sich die öffentliche Anteilnahme, eine spürbare Sensibilität hat Platz gegriffen. Davon zeugt die seit Mitternacht laufende Fernsehsendung, die 24 Stunden lang den Opfern von Tschernobyl gewidmet ist. Dokumentarfilme, Beiträge von Wissenschaftlern und Medizinern von Opfern wechseln ab mit bunter Unterhaltung. Es soll viel Geld gesammelt werden. Das Leben geht trotz Tschernobyl weiter. Schweden war das erste Land außerhalb der Sowjetunion, in dem nach der Katastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 eine drastisch erhöhte Radioaktivität gemessen und ein Reaktorunfall vermutet wurde. Den Fallout hatte der Wind aus der Ukraine auch in die nordischen Länder transportiert und nicht nur sie wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch in der Bundesrepublik machten sich schwerwiegende Strahlenfolgen bemerkbar. Wie steht es damit heute? Auf diese Frage antwortet Thomas Jung. Der Deutsche Bundestag wird sich am Nachmittag in einer Debatte mit dem bisher größten Atomunglück befassen. Und Bundesumweltminister Töpfer wird darin erklären, Zitat, Aufgrund des Reaktorunfalls in Tschernobyl sind für die Menschen in der Bundesrepublik keinerlei gesundheitliche Gefahren zu befürchten. Zitat Ende. Auch zum 4. Jahrestag der Katastrophe hatten Töpfersexperten die hiesige Strahlenbelastung untersucht. Ergebnis: langlebige radioaktive Stoffe wie Cäsium-134 und 137 sorgen noch immer für leicht höhere Werte als vor dem Unfall in der Umwelt, am Menschen, in den Nahrungsmitteln. Gleichwohl sei diese Belastung ungefährlich, so das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz in seinem jüngsten Bericht. Besonders im Süden von Bayern und Baden-Württemberg liegen die Cäsiumwerte noch immer über dem Bundesdurchschnitt, in den Gebieten also, die es schon damals am härtesten getroffen hatte. Regenwetter hatte die radioaktive Wolke aus Tschernobyl ausgewaschen, die Schadstoffe gingen besonders auf Süddeutschland nieder. War damals das kurzlebige Jod das Hauptproblem, geht es jetzt vor allem um das wesentlich hartnäckigere Cäsium. Erst in 30 Jahren, so Strahlenexperten, wird es die Hälfte seiner biologischen Wirksamkeit verloren haben. Und so sieht die aktuelle Bilanz aus. Das Trinkwasser ist sauber, ebenso feste Böden, also Straßen und Plätze. Nicht so die Ackergelände und Grünflächen, denn die halten die radioaktiven Stoffe aufgrund ihrer Struktur auf Jahrzehnte hinaus. Der einzige Trost dabei: diese Böden binden Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Gemüse oder Weidegras, nehmen die Radioaktivität nicht auf. Auch bei den Lebensmitteln geben die Umweltbehörden schon lange Entwarnung. Tschernobyl spielt beim Essen wenigstens keine Rolle mehr. Die Messdaten liegen hier wieder weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. Mit einer Ausnahme allerdings. Allen Produkten nämlich, die aus dem Wald kommen, vor allem Wild und Pilze. Hier warnen die Wissenschaftler noch immer vor übermäßigem Verzehr. Schuld daran sind die Bäume. Die hatten damals aus dem strahlenden Ostwind besonders viel Radioaktivität gefiltert und die geben sie heute noch kräftig ab. Rund 300.000 deutsche Erzeuger und Händler von Milch und Gemüse waren durch den atomaren Niederschlag im April und Mai 86 geschädigt worden. Ihre Produkte mussten vernichtet werden. Allesamt sind mittlerweile entschädigt worden. Weit mehr als 300 Millionen Mark hat das zuständige Bundesamt dafür locker gemacht. Auch der Importstopp für Waren aus dem Osten, der kurz nach dem Unglück verhängt worden war, ist mittlerweile komplett aufgehoben. Nach wie vor aber werden die Produkte und hier insbesondere die Nahrungsmittel bei der Einfuhr streng kontrolliert, vor allem Nüsse oder Rentierfleisch. Was hat man aus Tschernobyl gelernt? Vor allem vorzusorgen. Es gibt inzwischen ein nationales und ein internationales Alarm- und Informationssystem. Außerdem feiert das Bonner Umweltministerium demnächst seinen 4. Geburtstag. Wurde es nach der Pannenserie damals doch schnellstens aus der Taufe gehoben. In Wien geht heute die 6. Runde der Verhandlungen zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt über einen Abbau der konventionellen Truppen und Waffen in Europa zu Ende. Der Westen beklagt, dass diese so hoffnungsvoll begonnenen Verhandlungen in Stocken geraten seien, weil die Sowjetunion plötzlich nicht mehr so konzessionsbereit scheint wie zu Beginn. Aber nicht nur die Wiener Gespräche, sondern auch die Genfer Verhandlungen über den Abbau der strategischen Rüstung zwischen der UdSSR und den USA kommen nicht voran. Dafür gibt es, nach Ansicht von Ernst Alfred Reiß, gute Gründe. Der Abrüstungsfahrplan ist durcheinander geraten. Die Erwartungen an die Wiener Verhandlungen zwischen NATO und Warschauer Pakt über konventionelle Waffen müssen ebenso zurückgeschraubt werden wie die, die sich an die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen in Genf über die strategischen Atomwaffen knüpfen. Schon jetzt erscheint es als sicher, dass beim amerikanisch-sowjetischen Gipfel in Washington Ende Mai, Anfang Juni keine substanziellen Abkommen zur Unterschrift vorliegen werden, ausgenommen vielleicht eine Vereinbarung über eine drastische Reduzierung, nicht Abschaffung, der Chemiewaffen. Für diese Komplikation im Abrüstungsprozess kann nicht allein die Sowjetunion verantwortlich gemacht werden, obwohl es nach außen so erscheint, als ob sie sowohl in Wien als auch in Genf auf die Bremse tritt. Was die Genfer Verhandlungen über strategische Atomwaffen angeht, stellt sich nämlich immer mehr heraus, dass das bisher absehbare Resultat sehr zugunsten der Amerikaner ausfallen würde. Sie würden, vor allem zur See, ein Übergewicht von mehr als 12.000 Atomsprengköpfen gegenüber knapp 8.000 bekommen, die der Sowjetunion verblieben. Was aber die konventionellen Streitkräfte und damit die Wiener Verhandlungen angeht, ist die bisherige Geschäftsgrundlage von der politischen Entwicklung einfach überrollt worden. Vom Warschauer Pakt als Verhandlungspartner der NATO ist praktisch nur noch die Sowjetunion übrig geblieben. Militärisch kann sie weder Polen noch Ungarn oder die Tschechoslowakei und Rumänien, geschweige denn die DDR, weiterhin als Verbündete rechnen. Damit sollte eigentlich mehr als einleuchtend sein, dass Moskau zunächst eine Bestandsaufnahme vornehmen muss, ehe es Abrüstungsvereinbarungen treffen kann, die unter ganz anderen Voraussetzungen ins Auge gefasst waren. Vor allem will die Sowjetunion Klarheit über die künftige militärische Rolle Gesamtdeutschlands. Auch dies ist einleuchtend, wenn man nur wenige Zahlen bedenkt. Würden, wie geplant, amerikanische und sowjetische Truppen in Mitteleuropa auf je 195.000 Mann beschränkt und würden die bisherigen deutschen Streitkräfte in West und Ost sogar halbiert, so stünden den sowjetischen Truppen neben den Amerikanern allein 350.000 deutsche Soldaten gegenüber, von Franzosen, Engländern und anderen NATO-Streitkräften zu schweigen. Die Sowjets wollen deshalb die Deutschland berührenden militärischen Fragen aus den Wiener Verhandlungen ausklammern und in die Verhandlungen einbeziehen, die die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges mit der Bundesrepublik und der DDR über die Herstellung der deutschen Einheit führen werden, die sogenannten 2+4-Verhandlungen. Es ist verständlich, dass der Westen, vor allem die Bundesrepublik, diese Verhandlungen nicht mit militärischen Fragen befrachten möchte, die den Weg zur Einheit verlängern könnten. Geht es Oskar? Hans Lingetsche aus Bonn. Dem Patienten geht es jetzt am Mittag nach Auskunft des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel besser als ursprünglich erwartet. Wie steht es um die Beziehung Täterin-Opfer? Es kam nicht ein Wort des Vorwurfs gegen die Täterin, von der er ja inzwischen auch weiß, dass es sich um eine geistig verwirrte Person handelt. Nein, er hat zu erkennen gegeben, dass er da ist und ein Arzt hat angedeutet, dass es sich bei ihm schon wirklich um einen Mann mit besonderer Vitalität handelt, dass er wenige Stunden nach diesem Ereignis sich in dieser Verfassung befindet. Gibt es Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen und an anderen Vorkehrungen bei dieser Wahlveranstaltung? Nein, es gibt also von unserer Seite keine Kritikpunkte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich werfe niemandem vor, dass er bei einer normalen Wahlversammlung nicht daran denkt, dass Blutkonserven notwendig werden, dass der Arzt hinterm Rednerpult oder oben auf dem Podium stehen muss. Ich halte dies für übertrieben und überspitzt. Das ist auch nicht der Punkt, jetzt da Vorwürfe zu erheben. Im Übrigen ist eine Erklärung, glaube ich, wichtig. Er hat dort so lange gelegen, weil der Arzt vernünftigerweise gesagt hat, wir können ihn in diesem Zustand jetzt weder mit dem Hubschrauber noch mit dem Wagen transportieren. Und erst nach einiger Zeit hat der Arzt gesagt, jetzt ist der Transport möglich. Morgen sollte Oskar Lafontaine im Bundestag als Redner auftreten. Das war also eine Stelle, wo ich eben das Gefühl hatte, er ist ganz der Alte. Er sagte zu mir, Jochen, ich musste eine Mitteilung machen. Er sprach sehr leise, das kann man ja verstehen. Nach so einer Operation sind die Stimmbänder angegriffen. Sagt der Jochen, ich muss dir eine Mitteilung machen. Ja, Oskar, was hast du denn für eine Mitteilung? Ja, ich muss dir leider mitteilen, dass ich besondere Umstände wegen morgen nicht im Plenum reden kann. Ist zwischen Lafontaine und Vogel das Thema Kanzlerkandidatur angesprochen worden? Bei einer solchen Begegnung steht nun wirklich der Mensch und die Gesundheit im Vordergrund. Und Dinge, die die Partei angehen, sind ungeheuer wichtig, aber sie haben jetzt die zweite Stelle. Nicht? Sie haben die zweite Stelle. Aber ich habe halt ein paar Bemerkungen dazu gemacht und er hat sich mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Doch. Dazu ist er durchaus in der Lage. Ist also der Politiker geistig bereits wieder voll da? Das trifft den Menschen Oskar Lafontaine. Um den geht mir es jetzt in dieser Situation. Nicht? Und das andere kann man daraus schließen und so wird es auch sein. Wohl keiner, der die Bilder gestern Abend zu Hause gesehen hat, der von dem schrecklichen Attentat gehört hat, konnte ungerührt bleiben. Das geht den Politikern nicht viel anders. Richard Stücklein, heute amtierender Bundestagspräsident. Der Deutsche Bundestag ist tiefst betroffen von dieser abscheulichen Tat. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei Oskar Lafontaine, seinen Angehörigen und seinen Freunden. Hoffen wir, dass es den Ärzten gelingen wird, sein Leben zu retten und seine Gesundheit wiederherzustellen, damit er seine Verpflichtung als Ministerpräsident und seinen anderen politischen Aufgaben im vollen Umfang